Der Vorsitzende des ZKDKP der russischen Föderation Zhuganow gratulierte am 4. Juli mit einem Glückwunschtelegramm dem Genossen Kim Jong-un herzlich zu seiner Wahl zum Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheiten der Demokratischen Volksrepublik Korea. Er schrieb, die Wahl des Genossen Kim Jong-un zum Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheiten der DVJK auf der 4. Tagung der obersten Volksversammlung der DVJK in ihrer 13. Legislaturperiode beweise es eindeutig, dass er unter den Koreanern ein hohes Ansehen genieße. Er sei fest überzeugt davon, dass die Partei der Arbeit Koreas unbeirrt an den Linien für den Aufbau der sozialistischen Gesellschaft, für die Stärkung und Entwicklung des Landes und für die Verbesserung des Lebens der Werktätigen festhalten würde. Dann bezeigte er dem Genossen Kim Jong-un Hochachtung.